Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Sie währet ewiglich, sie währet ewiglich. Lobet den Herrn, ja lobet den Herrn, auch meine Seele, vergiss es nie, was er dir gut getan, was er dir gut getan, was er dir gut getan. Sein ist die Macht, allmächtig ist Gott, sein Tun ist weise und seine Huld ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu, ist jeden Morgen neu. Groß ist der Herr, ja groß ist der Herr, sein Name ist heilig und aller Welt ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll, ist seiner Ehre voll. Betet ihn an, Anbetung den Herrn, mit hoher Ehrfurcht wird auch von uns sein Name stets genannt, sein Name stets genannt, sein Name stets genannt. Singet dem Herrn, Lob singet dem Herrn, in frohen Chören, denn er vernimmt auch unseren Lobgesang, auch unseren Lobgesang, auch unseren Lobgesang.